Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Stillleben mit Leiche. Erster Teil. Nach ein paar angenehm sonnigen Tagen zog ein Tief übers Land und die Menschen verkrochen sich wieder in ihre Höhlen, wo sie sich sinnlosen Beschäftigungen hingaben oder von einem Lottosechser träumten. Ich hatte keine Zeit für solche Träume. Mein neuer Klient war der Besitzer eines Museums in Grünwil und das klang immerhin nach einem lukrativen Auftrag. Mein Name ist Hohl, Dr. Michael Hohl. Und mein Name ist gefüllt, mit Maloney, aber ohne Doktor. Ich weiß, dass es heute nicht mehr üblich ist, sich mit einem Titel vorzustellen, aber mir bedeuten diese Werte noch etwas. Schließlich habe ich Jahre für meinen Doktortitel geopfert. Fleiß und Glück haben mich schon in jungen Jahren wohlhabend gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich auf meine alten Tage auch ein kleines Vermögen verdienen könnte. Wie hoch sind die gestohlenen Bilder versichert? Die Bilder sind nicht versichert. Sind die Dinger so wertvoll, dass keine Versicherung das Risiko übernehmen möchte? Die Bilder haben keinen Wert. Und weshalb hingen sie dann in diesem Museum? Um Ihnen das zu erklären, muss ich ein wenig ausholen. Nur zu, es hat hier schließlich genug Platz. Dieses Museum ist ein Privatmuseum. Ich habe das Haus gekauft und es umgebaut. Alle ausgestellten Bilder befinden sich in meinem Besitz. Und alle Bilder sind wertlos? Das stimmt nicht ganz. Einige würden vermutlich bei einem Trödler ein paar hundert Franken einbringen, vielleicht auch mehr. Aber das ist nicht wichtig. Die Sammlung als Ganzes ist unbezahlbar. Die Bilder sind nichts wert, aber die Sammlung ist unbezahlbar. So ist es. Was Sie hier sehen, ist die umfangreichste Sammlung an Gemälden, die hier in Grünwil entstanden. Sie sammeln nur Bilder, die in Grünwil gemalt wurden. Ist das nicht ein wenig langweilig? Die Werke wurden von Malerinnen und Malern geschaffen, die alle mindestens ein Jahr ihres Lebens in Grünwil verbracht haben. Jetzt verstehe ich langsam, weshalb die Bilder wertlos sind. Grünwil hat bis heute nur eine bedeutende Malerin hervorgebracht. Leider wird sie in der Kunstwelt ignoriert. Da drüben, sehen Sie? Das ist ein Bild von Agathe Hohl, eine großartige Künstlerin. Sie sind mit dem verkannten Genie verwandt? Agathe Hohl war meine Mutter. Sie starb bei einem Autounfall, viel zu früh, auf dem Höhepunkt ihres geistigen Schaffens. Sie haben dieses Museum für die Bilder ihrer Mutter gekauft und eingerichtet? Nicht nur. Ich sammle, wie gesagt, Bilder von Künstlern aus Grünwil. Und zwei dieser Bilder wurden gestohlen? So ist es. Die Bilder sind unersetzlich. Einmalige Dokumente des künstlerischen Schaffens in Grünwil. Sie müssen diese Bilder wieder beschaffen, koste es, was es wolle. Ein Vorschuss von 2000 wäre schon mal ein guter Anfang. Kommen Sie mit in mein Büro. Er zeigte auf eine Treppe und ich folgte ihm. An den Wänden hingen Bilder, die an Farbkleckereien erinnerten. Ein paar der Stillleben sahen so erbärmlich aus, dass ich die Augen schloss. Im Büro meines Klienten saß eine junge Frau an einem großen Schreibtisch, auf dem sich lediglich ein Telefon befand. Das ist Frau Patzer. Sie ist für das Administrative zuständig. Und sie hat alle Bilder elektronisch erfasst. Bitte zeigen Sie Herrn Maloney die Dias der gestohlenen Bilder. Die Reisegruppe aus Südkorea wird morgen früh ins Museum kommen. Sie sind mit den Konditionen einverstanden, möchten aber zusätzlich noch je eine Flasche Champagner für eine zweistündige Visite. Das geht in Ordnung. Sie bezahlen Touristen dafür, dass sie ihr Museum besuchen. Internationales Flair ist heutzutage enorm wichtig. Frau Patzer wird von den Südkoreanern Fotos schießen und diese werden in der Lokalzeitung veröffentlicht. Die Engländer möchten wissen, ob sie auch Aktbilder zu sehen bekommen. Tja, leider hat kein einziger Künstler aus Grünwil Aktbilder gemalt, aber Sie könnten einen kurzen Rock anziehen, Frau Patzer, das mögen die Engländer. Hauptsache, ich muss bei meinen Ermittlungen keinen kurzen Rock anziehen. Der würde Ihnen aber wunderbar stehen. Vermutlich besser als mir. Das bezweifle ich. Dann werde ich Sie jetzt alleine lassen. Unterstützen Sie Herrn Maloney, so gut Sie können. Darf ich dabei die Hosen anbehalten? Er schaute sie strafend an, während ich mir überlegte, wie ich wieder heil aus diesem Fall rauskommen konnte. Frau Patzer führte mich in einen Nebenraum. Sie holte eine Cola aus einem Kühlschrank und trank, während sie mir Dias vorführte. Schauen Sie sich nur diesen Mist an. Habe ich Kunstgeschichte studiert, um mir tagtäglich diesen Müll anzuschauen und zu katalogisieren? Sie mögen Ihren Chef nicht besonders. Er hat einen Dachschaden. Glaubt, dass seine verstorbene Mutter eine begnadete Künstlerin war. Die Bilder sind entsetzlich. Sie hatte weder Technik noch künstlerisches Flair. Da, schauen Sie selbst. Diese Stillleben sind eine Plage. Und was ist mit den gestohlenen Bildern? Die sind auch nicht viel besser. Zwei Collagen. Leute, die nicht malen können, machen gerne Collagen. Hier, das ist eines der Bilder. Sieht auch nicht viel anders aus, als das Zeug für das Sammler ein Vermögen bezahlen. Sie verstehen offenbar überhaupt nichts von Kunst. In meinem Büro hängt ein Kalender an der Wand und der ist auch schon 12 Jahre alt. Lassen Sie ihn hängen. In 30 Jahren wird er wertvoller sein als all die Bilder in diesem Museum. Aus Ihrer Sicht gibt es also keinen Grund, weshalb jemand in das Museum einbrechen und diese zwei Bilder stehlen sollte. Einige der Bilder im Museum sind immerhin 100 Jahre alt und älter. Die haben alle einen bescheidenen Wert, ganz einfach, weil sie alt und gut erhalten sind. Aber die gestohlenen Bilder sind überhaupt nichts wert. Wie heißt der Maler? Vielleicht wollte er seine Bilder zurückhaben. Julius Brechbühl ist seit einigen Jahren tot. Und außer seiner Tochter interessiert sich niemand für seine Bilder. Dann hätte die Tochter ein Motiv für den Einbruch und den Diebstahl. Sie hat einige Male angerufen und wollte die Bilder kaufen. Aber Herr Dr. Hohl verkauft nichts. Wo lebt die Tochter und wie heißt sie mit Vornamen? Cornelia Hunziker. Sie lebt in der Stadt. Sie hat schon damit gedroht, einen Anwalt einzuschalten, wenn Herr Dr. Hohl sich weiterhin weigert, ihr die beiden Bilder zu verkaufen. Sie holte aus einer Schublade zwei Fotos der gestohlenen Bilder. Ich steckte sie ein und notierte mir die Telefonnummer von Frau Hunziker. Sie lebte in einem Hochhaus im nördlichen Teil der Stadt. Als sie vom Diebstahl hörte, wollte sie mich sofort sehen. Ich tat ihr den Gefallen. Beide Bilder? Wie konnte das nur passieren? Offenbar ist jemand in das Museum eingedrungen und hat die beiden Bilder entwendet. Das ist unfassbar. Ich werde das Museum verklagen. Helfen Sie mir und ich helfe Ihnen. Gemeinsam werden wir die Bilder wieder auffinden. Das sagen Sie so leicht. Vielleicht waren das internationale Kunstdiebe. Vielleicht sind die Bilder längst einem privaten Sammler verkauft worden. Soweit ich informiert bin, sind die Bilder nichts wert. Wie können Sie es wagen? Die Bilder sind das Einzige, was mir von meinem Vater geblieben ist. Er hat mir nichts hinterlassen, nur diese Bilder. Und ein paar Schuldscheine. Deshalb habe ich das Erbe ausgeschlagen. Und dieser Hohl hat die beiden Bilder an einer Auktion für je 50 Franken ersteigert. Ich habe es erst erfahren, als die Bilder schon im Museum hingen. Eine Frechheit. Wer außer Ihnen könnte auch ein Interesse an den Bildern haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Bilder ja tatsächlich nichts wert. Ich verstehe einfach nicht, weshalb mir mein Vater kein Geld hinterlassen hat. Er lebte bescheiden und er hatte eine gute Pension. Ich dachte, er hortet das Geld irgendwo. Aber als er starb, fand ich nur alten Schrott und die Bilder. Ich hätte sie mitnehmen sollen. Aber damals war ich froh, mich nicht groß um die Hinterlassenschaft kümmern zu müssen. Seither hat sich in meinem Leben einiges verändert. Ich habe durch eine Therapie zu meinem Vater zurückgefunden. Heute kann ich ganz unverkrampft mit ihm reden. Ich dachte, Ihr Vater ist längst tot. Na und? Nur weil jemand tot ist, heißt das noch lange nicht, dass man sich nicht mit ihm aussöhnen kann. Sie erzählte mir von einem Therapeuten, der sich darauf spezialisiert hatte, Lebende durch Selbstgespräche näher zu den Toten zu bringen oder so ähnlich. Es gab in dieser Stadt Therapeuten für jeden Unfug. Nur keine, die mir solch idiotische Fälle abnahmen. Am Abend ging ich in eine Bar und dachte an die beiden Bilder und daran, dass wenigstens noch keine Leiche aufgetaucht war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Stillleben mit Leiche. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Stillleben mit Leiche, zweiter Teil. Was bisher geschah? In ein Museum in Grünwil ist eingebrochen worden. Dabei kamen zwei Bilder abhanden. Da in dem Museum nur Bilder von Künstlern ausgestellt werden, die mindestens ein Jahr ihres Lebens in Grünwil verbrachten, haben die Bilder kaum einen materiellen Wert. Doch der Museumsbesitzer möchte die Sammlung wieder vervollständigen. Maloney besucht die Tochter des Malers, dessen Bilder gestohlen wurden. Sie scheint als einzige ein Motiv zu haben, die Bilder aus dem Museum zu entwenden. Musik. Mein Klient rief mich am nächsten Morgen an und bat mich, noch einmal ins Museum zu kommen. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ich für derartige kulturelle Exzesse doppeltes Honorar verrechnete. Das schien ihn nicht zu stören. Es gibt Dinge, die man mit Geld nicht aufwiegen kann. Was glauben Sie, würde ich geben, wenn meine Mutter endlich als Künstlerin anerkannt würde? Vielleicht war Ihre Mutter ihrer Zeit 500 Jahre voraus. Warten Sie einfach zu. Plötzlich steht ein Kritiker im Museum und entdeckt Ihre Mutter als großartige Künstlerin. Glauben Sie tatsächlich, dass so etwas eintreten könnte? Ehrlich gesagt, wenn ich mir die Bilder Ihrer Mutter anschaue, kann ich es mir nicht vorstellen. Die Kraft dieser Bilder liegt im Verborgenen. Man muss sich den Bildern aussetzen, um zu begreifen, wie gut sie sind. Was aber hat das mit den Ermittlungen zu tun? Ich möchte, dass Sie sich eines der Bilder meiner Mutter aussuchen. Ich lasse mich ungern in Naturalien bezahlen. Vor allem nicht in Naturalien, die weder essbar noch sonst wie lecker anzusehen sind. Darum geht es mir nicht. Ich möchte, dass Sie eines der Bilder mitnehmen und es dann zusammen mit den beiden gestohlenen Bildern der Presse präsentieren. Damit Ihre Mutter in die Zeitung kommt. Ich habe alles versucht, aber die Journalisten kommen nicht einmal mehr, wenn ich sie dafür bezahle. Hat Ihre Mutter auch kleine Bilder gemalt? Aber ja doch. Richtig schöne Miniaturen. Ja, genau. Nehmen Sie eines der kleinen Bilder mit. Vielleicht das da hinten. Es heißt die blaue Vase. Meine Mutter hat diese Vase oft gemalt. Aber so schön blau wie auf dem Bild ist sie ihr nie mehr gelungen. Er fasste das kleine Bild an wie ein zerbrechliches Heiligtum. Nachdem er es in Papier gewickelt hatte, steckte er es in eine Tüte, die mit Luftpolstern versehen war. Ich fuhr zurück in mein Büro und legte das Kunstwerk in die zweitunterste Schreibtischschublade, auf die Steuererklärung. Eine Stunde später erhielt ich Besuch. Ich habe einen Anruf erhalten. Gratuliere! Derart Erbauliches ist mir heute noch nicht widerfahren. Ein unbekannter Mann. Die Liebe Ihres Lebens. Er hat mir ein Angebot gemacht. Lassen Sie mich raten. Er will, dass Sie das Vermögen eines ehemaligen Diktators Afrika auf eine Schweizer Bank transferieren. Nein, er hat mir die Bilder meines Vaters angeboten. Ihr Vater hat noch mehr Bilder gemalt. Nein, das ist es ja. Es muss sich dabei um die beiden gestohlenen Bilder handeln. Mehr hat mein Vater nämlich nicht gemalt. Er hatte keine Ausdauer. Alles hat ihn nach einer gewissen Zeit gelangweilt. Deshalb hat er auch seine Frau mich sitzen gelassen. Der Dieb will Ihnen die Bilder verkaufen. Das macht Sinn. Warum soll das Sinn machen? Weil die Bilder für niemand anderen einen materiellen Wert haben. Sie aber sind bereit, ein Vermögen zu bezahlen, um die Bilder wieder in Ihren Besitz zu bringen. Sicher kein Vermögen. Ich habe ihm 500 Franken geboten. Und? Er ist einverstanden. Da bricht einer in ein Museum ein, klaut zwei Bilder und gibt sich dann mit lausigen 500 Franken zufrieden. Vielleicht hat ihn die Reue gepackt. Haben Sie mit ihm einen Treffpunkt vereinbart? Ja, bei der Kehrichtverbrennungsanlage. Wie passend. Ich möchte, dass Sie mitkommen. Und ich möchte die Bilder behalten, wenn er sie tatsächlich an mich verkauft. Ich arbeite für Herrn Dr. Hohl und er möchte die Bilder auch zurückhaben. Ach. Mit dem werde ich schon klarkommen. Zwei Stunden später fuhren wir gemeinsam zu der Kehrichtverbrennungsanlage. Es regnete und im Autoradio lief fürchterliche Musik, zu der Frau Hunziker pfiff wie eine betrunkene Nachtigall. Ich wünschte mir ein baldiges Ende des Falles herbei und stapfte griesgrämig auf dem Areal herum. Es war weit und breit kein Kunstdieb zu sehen. Vielleicht steckt er im Stau. Oder er hat sich's anders überlegt. Oder er schaut uns jetzt zu und lacht sich kaputt. Warum sollte er das tun? Vielleicht macht es ihm Spaß. Sind Sie eigentlich bewaffnet? Ich löse meine Fälle mit Verstand. Dann lösen Sie den Fall. Er muss doch irgendwo hier sein. Vielleicht mag er es nicht, dass Sie in männlicher Begleitung erschienen sind. Er sagte nicht, dass ich allein kommen soll. Ein blutiger Anfänger. Blutig ist gut, Malone. Nanu! Wo haben Sie sich versteckt? Hat man Sie aus Versehen in eine Mülltonne gekippt? Ist das der Mann? Vor einer Stunde wurde hier auf dem Geländer eine Leiche gefunden. Der Dieb ist tot und die Gemälde weg. Was für Gemälde, Maloney? Wer war es? Kann ich die Leiche sehen? Der Reihe nach. Was machen Sie hier? Weshalb ist dieser Privatdetektiv an Ihrer Seite? Jemand hat mir zwei Gemälde angeboten. Zwei gestohlene Gemälde, um genau zu sein. Das geht Ihnen doch nichts an. Und ob mich das etwas angeht, können Sie den Mann beschreiben? Hat mich angerufen. Er hat gesagt, dass Sie uns hier treffen sollen. Und deshalb sind wir hier. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erschossen worden aus nächster Nähe. Bernhard Metzer. Es liegt nichts gegen ihn vor. Seine Eltern und seine Freundin wurden bereits informiert. Was ist mit den Bildern? Kann ich sie haben? Bei der Leiche wurden keine Bilder gefunden. Das war dieser Hohl. Er hat den Mann umgebracht. Wer ist Hohl? Und wer hat wen umgebracht? Ich hatte keine Lust, über meinen Klienten zu sprechen, doch er ließ nicht locker, bis er die ganze Geschichte erfahren hatte. Nicht ganz unerwartet brachte er aber alles durcheinander, und als er ging, hatte er den Namen meines Klienten bereits wieder vergessen. Wir sahen uns noch ein wenig auf dem Gelände um und machten eine überraschende Entdeckung. Ich werde verrückt. Das sind die Bilder. Das ist unglaublich. Jemand hat sie einfach in diesen Sperrmüllcontainer geworfen. Die Bilder sind noch einigermaßen intakt. Mist. Hier oben hat es einen kleinen Riss in der Leinwand. Da die Bilder sowieso nichts wert sind, dürfte das kaum wertmindernd ins Gewicht fallen. Sie verstehen gar nichts. Das ist die Hinterlassenschaft meines Vaters. Ich glaube, er war mir noch nie so nah. Dann kann ich die Bilder jetzt dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Was fällt Ihnen ein? Ich bin die Tochter. Ich habe ein Anrecht auf die Bilder. Könnte es sein, dass Sie den Mann erschossen haben und mich danach hierher führten, um sich so ein Alibi zu verschaffen? Drehen Sie jetzt ganz durch, oder was? Ich habe den Mann nicht erschossen. Ich muss jetzt was trinken. Kommen Sie mit? Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, auch wenn es erst früher Nachmittag war. Sie klammerte die Bilder an sich und in der kleinen Bar waren wir die Hauptattraktion. Ich versuchte mir bei einem Glas Whisky einen Reim auf die ganze Geschichte zu machen. Doch irgendwie passte nichts und alles zusammen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Stillleben mit Leiche, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Stillleben mit Leiche, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? In einem Museum in Grünwil, in dem nur heimische Künstler ausgestellt werden, entwendet jemand zwei Gemälde, über deren künstlerischen Wert sich alle einig sind. Die Bilder taugen nichts. Trotzdem möchte sie der Museumsbesitzer zurückhaben. Sie erfährt von der Tochter des Malers, dass ihr die Gemälde für eine bescheidene Summe angeboten worden sind. Gemeinsam fahren sie an den vereinbarten Treffpunkt. Dort finden sie zwar die Gemälde, treffen aber auch auf die Polizei und auf eine Leiche. Frau Hunziker war damit einverstanden, dass ich die Gemälde vorerst in meinem Büro aufbewahrte. Mein Klient war mit der Entwicklung des Falles alles andere als glücklich. Dafür schien er hoch erfreut zu sein über die junge Frau, die offenbar neu in seinem Museum arbeitete. Sie trug einen kurzen Rock und war der schönere Blickfang als all die Gemälde, die ausgestellt waren. Das ist Frau Obrecht. Sie hat heute ihren ersten Arbeitstag. Frau Patzer hat leider fristlos gekündigt. Weil Sie darauf bestanden, dass sie sich einen Minirock anziehen sollte? Es gab unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Museums. Wo haben Sie sich den Satz abgeschrieben? Ich habe zwar keine Kunstgeschichte studiert, aber ich stamme aus einer Künstlerfamilie. Hängen Ihre Eltern auch hier im Museum? Wie bitte? Ihr Vater war Artist. Haben Sie Ihre neue Mitarbeiterin eingeweiht? Ja, Andrea weiß alles. Vielleicht könntest du jetzt die Bilder meiner Mutter abstauben. So bist du ihr ganz nah. Er wartet darauf, dass seine Mutter ihr Einverständnis für unsere Heirat signalisiert. Und wie sollte sie das tun? Indem sie im Jenseits neue Bilder malt. Ein Zeichen würde mir genügen. Ein Bild, das plötzlich schief hängt. Telekinese, Sie verstehen. Sie glauben an Telekinese? Ja, sicher. Menschen können mit Gedankenkraft Dinge bewegen. Ich kann mit Gedankenkraft sogar Schlussfolgerungen ziehen. Und ich kann mit Gedankenkraft abstauben. Das kannst du nicht. Ich übe. Mit ein wenig Training gelingt es mir sicherlich im Verlauf der nächsten 20 Jahre. falls wir noch so lange zusammen sind. Unser Privatleben geht diesen Mann nichts an. Ein Herr Metzler ist erschossen worden. Na und? Werden nicht täglich Menschen erschossen? Wer außer Ihnen hatte ein Interesse daran, den Dieb der Bilder zu erschießen? Die Bilder sind nichts wert, das sagte ich doch schon. Sie machen ganz schön viel Aufwand für ein paar wertlose Bilder. Ich wollte sie einfach wieder haben. Es sind die einzigen Collagen in meiner Sammlung. Collagen kann ich dir jederzeit machen. Das geht nicht, du lebst nicht in Grünwil. Ach, so ein Blödsinn. Dieses Museum ist sowieso nur ein Witz. Du hast einen Mutterkomplex, das ist alles. Das stimmt nicht. Die Sandra Patzer hat Kunstgeschichte studiert und die hat nur gelacht über die Bilder deiner Mutter. Sie sollte froh sein, dass sie für mich arbeiten durfte. Stattdessen schmeißt sie den Bettel hin und kündigt. Ich habe dir immer gesagt, dass ich das besser kann als sie. Du, gleich kommen die Engländer. Vielleicht solltest du eine dünnere Bluse anziehen. Sie lächelte und öffnete einen Knopf ihrer roten Bluse. Mein Klient stellte sich vor sie hin und sein Kopf nahm die Farbe der Bluse an. Mir konnte das egal sein. Ich verließ die beiden. In meinem Büro stieß ich auf eine zutiefst verunsicherte Frau. Mit einem der Bilder stimmt etwas nicht. Ist es über Nacht besser geworden? Ich glaube, es fehlt etwas in der Collage. Das lässt sich leicht nachprüfen. Das Museum hat die Bilder fotografiert. Es gibt wunderbare Dias. Ich will aber nichts mehr mit diesem Dr. Hohl zu tun haben. Warum einigen Sie sich nicht mit dem Mann? Sie kriegen die Bilder, stellen sie aber dem Museum für die Ausstellung zur Verfügung. Ich möchte aber nicht, dass die Bilder ausgestellt werden. Und warum nicht? Weil sie scheußlich sind. Sie taugen nur etwas als Andenken. Ich möchte nicht, dass ganz Grünwil weiß, was für ein schlechter Maler mein Vater war. Es gelang mir, sie dazu zu überreden, die Bilder mit den Dias im Museum zu vergleichen. Mein Klient strahlte, als er die schlechten Collagen sah, während seine neue Mitarbeiterin und Freundin gequält die Mundwinkel hochzog. Vermutlich dachte sie nur an die zusätzliche Putzarbeit, die die Bilder verursachen würden. Ich kann einfach keinen Unterschied entdecken. Aber ich war schon immer schlecht in diesen Bilderrätseln. Finden Sie die 10 Unterschiede. Meine Schwester konnte das perfekt, aber die lebt jetzt in Indien. Die Frau täuscht sich, sie ist vorbelastet. Das sind Bilder ihres Vaters. Niemand kann die Bilder seiner Eltern objektiv beurteilen. Du musst es ja wissen. Fang jetzt nicht wieder mit meiner Mutter an. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass an dem Bild etwas verändert wurde. Das Bild lag im Sperrmüll. Selbst wenn etwas verändert ist, heißt das noch lange nicht, dass es einen Hinweis auf den Mörder liefert. Oben rechts, ist das nicht ein Briefumschlag? Ach, halb verdeckt durch das Foto einer Frau mit Kochschürze. Jetzt sehe ich's. Ich sehe es. Da oben fehlt etwas. Dein Briefumschlag. Tatsächlich? Die Briefmarke ist nicht mehr da. Die ist abgefallen, na und? Das ist aber eine seltsame Marke. Hat Ihr Vater Briefmarken gesammelt? Mein Vater hat nur Müll gesammelt. Ah. Glauben Sie, dass diese Briefmarke der eigentliche Grund für den Diebstahl und den Mord war? Wenn es sich um ein Sammlerstück handelt, könnte das Bild doch einen gewissen Wert gehabt haben. Das würde einiges erklären. Allerdings. Ich ging immer davon aus, dass mein Vater irgendwo Geld hortet. Möglicherweise hat er tatsächlich Geld gehortet und dieses dann in eine einzige Briefmarke investiert. Und es in dieser scheußlichen Collage versteckt. Vielleicht bin ich reich und weiß es nicht. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber ich habe die Bilder an einer Auktion erworben. Mit dieser Briefmarke. Ja, genau. Ich fass es nicht. Hätte ich das Erbe nicht ausgeschlagen, wäre ich jetzt vielleicht tatsächlich reich. Ach was, das Bild würde in Ihrer Wohnung hängen. Vermutlich würde es sogar gut zu der Einrichtung passen. Aber Sie hätten keine Ahnung von der Briefmarke. Das muss ich mir ja nicht bieten lassen. Es gelang mir, sie davon abzuhalten, das Gesicht meines Klienten mit ihren langen Fingernägeln unkenntlich zu machen. Mit dem Foto des Bildes und einer Vergrößerung der Briefmarke machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Stunden später traf die freudige Botschaft ein. Na, Maloney, da staunen Sie, wie schnell das alles geht. Die Polizei ist heute so gut vernetzt wie keine andere Institution in diesem Land. Wir kriegen jede Information, die wir wollen, Maloney. 12 Eier, 100 Gramm Käse, Kräuter. Moment mal. Ist das Rezept für einen Polizisten, Omelette? Wir sparen, Maloney. Deshalb wird das Faxpapier mehrfach bedruckt. Das ist zwar manchmal ein wenig umständlich, aber dafür sparen wir pro Woche ungefähr 2,25 Franken. Folgendes, Maloney. Bei der Briefmarke handelt es sich um eine Hawaii 1. 2 Cents Blue. Jahr 1851, wert ungefähr 250.000 Euro. Aber natürlich nur, wenn sie echt ist. Die ist echt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn wir uns beeilen, gehen uns die Diebe und der Mörder nicht durch die Lappen. Ich weiß nicht, Maloney, vielleicht sollten wir das alles noch einmal überschlafen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau, die die Bilder fotografiert und katalogisiert hat, den Wert der Briefmarke als erste erkannt hat. Also gut, Maloney, aber wenn ich bis Mitternacht kein Geständnis habe, blase ich die Übung ab. Er rief zu Hause an und bat darum, dass ihm seine Frau die Rösti später aufwärmte. Als wir Frau Patzer aufsuchen wollten, hieß es, dass sie und ihr Freund überhastet abgereist seien. Kurz vor Mitternacht überraschten wir die beiden in einem Hotelzimmer. Ich habe dir gesagt, dass es idiotisch ist, sich unter dem richtigen Namen in einem Hotel einzuquartieren. Und ich habe dir gesagt, dass es idiotisch ist, einen Menschen zu erschießen. Es kam einfach über mich. Seit 5 Jahren besitze ich eine Waffe und nie habe ich damit geschossen. Und jetzt hatte ich plötzlich einen Grund. Er wollte uns betrügen. Er war ein Idiot, aber deswegen hättest du ihn nicht töten müssen. Du hättest die Bilder selber zerstören sollen. Ich kann keine Gemälde zerstören, auch wenn sie noch so schlecht sind. Ein nettes Paar, finden Sie nicht, Maloney? Solche Paare sollte man gemeinsam in eine Zelle stecken. Wir sind nicht verheiratet und wir werden nicht heiraten. Einen Mörder heirate ich nicht. Und ich heirate keine Frau, die Kunstgeschichte studiert hat. Das hört sich zwar ganz vernünftig an, aber verhaften werde ich sie trotzdem. Alle beide auf der Stelle. Der Ermordete war der Komplize, der in das Museum einbrach. Wir haben ihm genau gesagt, was er tun soll. Und er hat dafür 5.000 Franken gekriegt. Die Briefmarke ist aber über 200.000 wert. Na und? Wir waren es schließlich, die den Wert erkannt haben. Genau genommen war ich es. Du kennst dich ja nicht einmal aus mit Briefmarken. Sein Vater ist Philatelist. Eigentlich hätte ich ja was Besseres verdient. Ich weiß genau, dass du was mit Bernhard laufen hattest. Na und? Hast du ihn deshalb getötet? Aus Eifersucht? Was ist denn jetzt mit der Briefmarke? Wo ist sie? In meiner Handtasche. Und weshalb hat dieser Metzler versucht, die Bilder an Frau Hunziker zu verkaufen? Er dachte sich, dass er damit ein schönes, kleines Geschäft machen könne. Dieser Idiot rief bei der Frau an, als ich gerade auf der Toilette war. Ich hörte jedes Wort. Ich musste ihn aus dem Weg räumen. Ach was? Du warst eifersüchtig. Blödsinn. Aber du siehst ja selber, wie es weiterging. Nur weil er die Bilder nicht zerstört hat, ist die Polizei uns auf die Schliche gekommen. Die Polizei ermittelt mit den modernsten Methoden und ist den Straftätern geistig überlegen. Es gibt keine Straftäter, die ein Kreuzworträtsel schneller lösen als ich. Deshalb sind wir so erfolgreich. Und deshalb kommt dieser Privatdetektiv auf keinen grünen Zweig. Die beiden wurden verhaftet und nach mehreren gerichtlichen Nachspielen erhielt Frau Hunziker das Sorgerecht an der teuren Briefmarke. Sie verhökerte das Ding umgehend und machte eine Weltreise. In meinem Schreibtisch liegt dafür noch immer das kleine, unverkäufliche Meisterwerk der Agathe Hohl. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Stillleben mit Leiche, dritter und letzter Teil.